kein Reichtum gleicht, wenn aus dem Herzen die ganze Welt entweicht und Jesus nur allein regiert. So wird ein Christ zu Gott geführt, gib Gott, dass wir es nicht verscherzen.